Wie fangen wir denn jetzt an? Ich würde einfach sagen, wir fangen... Welches ist meine Tonspur? Die obere. Ah, ja. Ja. Ja, Freunde, herzlich willkommen bei KJ und Jay. Hallo. Und Dieter Orkan. Das bin ich. Bin zu Gast. Ja, das ist unser Gast, Dieter Orkan. Hallo, Dieter. Hallo, Dieter Orkan. Hallo, Jonas. Hallo, Carla. Schön, dass ich da sein darf. Nett, dich hier zu haben. Wirklich sehr nett. Ja, hast du gut hergefunden? Ja, eigentlich. Also, so mäßig. Eigentlich war ich sehr, sehr erzürnt, als ich hierher gefahren bin, weil Carla habe ich heute mitgenommen im Auto. Sie war sozusagen meine Beifahrerin. Ja. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, dass man, wenn man hier bei dir irgendwo parken möchte, dass man am besten in diese Spielstraße reinfährt, die da so neben der Einfahrt ist zu deiner Villa. Und dann sind wir so gefahren und meinte ich so, ist das hier die Tankstelle, wo wir gleich abbiegen müssen? Und dann meinte Carla so, nee, das ist die nicht, ganz sicher. Und dann meinte ich so, okay, dann bin ich weitergefahren und hat sie gesagt, oh, das war gerade die Spielstraße, wo wir reinfahren mussten. Dann war ich erzürnt, hab gewendet. Ja, dann sieht man mal, dass man... Und dann war mir richtig, richtig schlecht, weil du so ruppig gefahren bist. Ich bin schnell um die Kurve gefahren, das tut mir leid. Oh Mann. Und ich möchte nochmal sagen, du bist auch kein guter Beifahrer. Meistens. Ich? Nicht? Ja. Warum? Ja, du korrigierst mich immer so viel. Ja, das stimmt. Kannst du bitte das Lenkrad anders anfassen? Jetzt kommt hier gleich Aquaplaning. Sei bitte vorsichtig. Nicht rückwärts auf der Autobahn fahren, solche Sachen. Ja, ich denke mir dann aber lieber einmal kurz dich verbessern, als einmal sterben. Weil du fährst schon echt grottig, muss ich sagen. Nachhaltig auf jeden Fall. Ja, beim Rückwärtsgang verbraucht man weniger Benzin. Fact. Ja. Ah ja. Ja, wir haben Kommentare zu unserer letzten Folge bekommen. Danke dafür. Ja, wirklich. Vielen Dank. Danke vor allem an Klöppelheinrich. Klöppelheinrich, ein fleißiger Hörer. Da gucken wir jetzt gerade mal auf unsere Internetseite, was denn dieser Kommentar war. Wir haben ganz schön viel bekommen. Wir können jetzt nicht alles vorlesen, aber es gibt einen wichtigen Teil. Würde den Rahmen sprengen. Also, ja, er hat auf jeden Fall sehr nette Sachen geschrieben. Und da haben wir ihm dann auch sehr viele Herzen für geschrieben. Also, sein PS war, könnt ihr zunächst mal bitte recherchieren, was dieses 3/7 ist? Ich verstehe das partout nicht. Vielleicht könnt ihr mir das ja erklären. LG und vielen Dank schon mal. So, dieses 3/7, ich glaube, das kam aus dem Teil von Kafka. Ich habe mir die Mühe gemacht, das mal zu recherchieren und also das ist eigentlich ziemlich easy, das ist eigentlich einfach Mathe. 3/4 kennt man aus der Schule, das kann man übersetzen in eine Zahl. 0,75. 7 ausgeschrieben ist auch die Zahl 7, also diese zwei Striche. So, 3/7 implizit bedeutet ja, wenn man jetzt gar kein Zeichen hat bei Variablen, also wenn du jetzt AB schreibst, heißt das A mal B. Mhm. In diesem Fall machen wir also 3/4 mal 7 und das ist eine Zahl. Ja, ist eine Zahl, weiß ich nicht. Ist kompliziert, aber ja. Also das wäre jedenfalls unsere Antwort, lieber Klöppelheinrich. Ich hoffe, dass du damit was anfangen kannst. So. Ansonsten... Habe ich in 2 Stunden Geburtstag. Wie alt wirst du denn, Carla? 32. Das ist ein gutes Alter. Das ist, glaube ich, so. Also, manche sagen, da geht das Leben richtig los. Und manche sagen auch, da fängt der körperliche Verfall erst richtig an. Schwierig, müsste man dann mal sehen. Aber solange du regelmäßig Beauty machst, wird sich das in Grenzen halten. Danke für deinen Optimismus. Apropos Beauty. Ja, wollen wir mal rausgehen? Rausgehen auf den Beauty-Balkon? Und danke, Carla. Ist es da nicht zu kalt draußen? Wir können uns sehr warm anziehen. Außerdem sind deine Haare ja auch gesichert mit der Spange. Das stimmt. Ja, frische Luft tut uns vielleicht auch ganz gut. Mir raucht schon stark der Kopf von dem ganzen Mathe jetzt. Wollen wir über Verletzungen reden? Sehr gerne. Auf dem Beauty-Balkon jetzt, oder wie? Ja. Da sind wir doch jetzt gerade. Sehen Ach wir das ja. nicht, die ganzen Autos da unten? Tut, tut. Aber oh, wisst ihr was? Jetzt nochmal off-topic, ne? Bei mir in der Straße, da kann man so durch mein Fenster runtergucken. Und das ist halt so eine Einbahnstraße. Und das ist halt auch eine ernstzunehmende Einbahnstraße, inklusive Spielstraße und so. Und manchmal parken da so Autos kurz, nein, eigentlich halten sie auf der Kreuzung. Und dann stehen dahinter mal ganz viele Autos. Und das verletzt dich? Das verletzt mich nicht, das ist jetzt nochmal Off-topic, sagte er doch. off-topic. Ah, das hatte ich nicht verstanden. Fakt. Jedenfalls finde ich das dann immer super lustig, dass die anfangen zu hupen. Also finde ich eigentlich oft lustig, dass Leute anfangen zu hupen, weil als ob die Leute vorne nicht wissen, dass sie gerade den Verkehr aufhalten. Bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil ich glaube, auch manchmal merken es die Leute einfach nicht, dass sie den Verkehr aufhalten. Zum Beispiel, wenn sie an der Ampel stehen und gerade irgendeinen Text in ihr Handy eingeben. Und das dürfen sie ja nicht, aber das ist denen ja egal, weil sie machen es trotzdem. Und Ja. dann wird die Ampel grün und die merken es nicht. Und dann hupt jemand und merken sie, oh, jetzt muss Okay, ich ja, fahren. das ist natürlich was So habe ich anderes. das mal gesehen. Aber selbst noch keine Erfahrung damit? Selbst noch keine Erfahrung damit. Aber, also ich kenne das nur, wenn so besoffene über die Don't text Straße and rennen. drive. Wenn so besoffene Typen über die Straße rennen, dann muss man immer laut anhupen, habe ich gehört. Damit sie sich zu Tode erschrecken. Ja. Dann hat sich das Problem gleich erledigt. Da muss man nicht noch drüber fahren, weil das macht immer so eine Sauerei. Ich habe ja jetzt Die kippt einfach angefangen, um. häufiger meine Fahrradklingel zu benutzen. Und ist es lohnend? Es ist meistens lohnend. Also ich mache das halt auch, wenn ich da durchkomme. Also jetzt, wenn da so Leute zu Fuß unterwegs sind So, und ich da zwar hallo, hier vorbeikomme, bin dann klingel ich ich. trotzdem irgendwie so 15 Meter vorher, damit die wissen, dass ich da bin und dann erschrecken sie sich. Aber manchmal, und dann tut mir das voll leid. Aber an sich mache ich das ja, damit sie sich nicht erschrecken, wenn ich vorbeifahre und Ja, und ich dieses meine, wenn, nervt. stell dir vor, du klingelst nicht und dann fährst du denen voll in die Hacken, dann erschrecken sie sich auch. Also Ja. ist vielleicht besser, wenn Wo man wir vorher wieder bei klingelt. Verletzungen Besser, wenn du die vorwarnst, bevor du wären. ihn voll in die Haken fährst, Ja. Jonas. Ja. Aber nochmal, apropos überraschen, so, hallo, hier bin ich. Ach so. Ich war alleine zu Hause und dann habe ich plötzlich die Wohnzimmertür gehört und habe mich so, so, so doll erschreckt. So doll habe ich mich noch niemals in meinem Leben erschreckt. Und dann stand einfach meine Oma an der Tür und war so, hey, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich dachte, du erschreckst dich eh. Deshalb habe ich einfach mal die Tür aufgemacht. Ja, das war auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig großer Schockmoment. Klingt logisch. Ja, aber auch cool von deiner Oma. Er war auch ganz lustig im Nachhinein. Aber also in dem Moment nicht so angenehm. Naja, dann weiter zu Verletzungen. Ja. Was war so eure letzte große Verletzung? Bevorzugt mit viel Blut. Mit viel Blut. Du Ich hast. hab mir letztens, kennt ihr das, wenn ihr so Haare auf dem großen Zeh habt? Also so ein paar, so drei, vier oder so. Ja, Das habe sicher. ich manchmal. Also wenn ich so Wenn du zwei, drei viel Wochen. schwitzt, dann kriegst du da Haare, oder wann? Nee, das hat mit dem Schwitzen, glaube ich, nichts zu tun. Aber wenn ich das zwei, drei Wochen halt nicht rasiere und deswegen, da Du komme ich. rasierst deine Zehen? Ja, von oben. Von unten nicht. Da Hast du reibt nicht sich das unter den ab. Füßen Haare? Nein. Du? So eine feste Schicht benutze ich Brauchst du als keine Sohle. Sandalen? Ja. Schön. Nein. Dann jedenfalls habe ich mich dann rasiert mit einem Rasierhobel. Habe ich gehört, soll gut sein. Und dann habe ich mir voll in den großen Zeh geschnitten. Hat sich so eine richtige Schicht abgelöst. Und es Dumm. hat geblutet. Wann? Richtig, Also richtig haben sich stark. wenigstens auch die Haare abgelöst? Schlimm. Oder Ja, nur die Haut? nur die Haut und die Haare waren da Ah. noch dran. Das heißt, als es dann. Oh. Ja, ist nicht schön. Ja, du hast dich doch letztens schon mal irgendwie doll verletzt. Habe ich? Ja. Wann habe ich mich verletzt? Da hattest du überall Schürfwunden, da bist du hingefallen. Ja, das stimmt. Ach, du bist doch auf der Bananenschale ausgerutscht. Ja. Ausgerutscht. Ja, die lag da rum und ich konnte nichts machen. Den Rest hat die Schwerkraft erledigt. Fact. Und wie sieht das bei dir aus, Jonas? Hast du dich mal doll verletzt? Also nicht so nur geschnitten, sondern mal richtig doll? Richtig doll. Trümmerbruch. Ja, also im Kindergarten, da war das mal. Da waren halt so die älteren Kids und ich. Ich war ich war kein älteres Kind. Ich glaube, ich war so 4 oder sowas. Und die älteren Kids halt 5 und 6. Und die sind halt im Stehen die Rutsche runter. Und die konnten das. Und dann wollte ich das halt, ich weiß nicht mehr, es ist so lange her, ich erinnere mich nicht gut, aber ich glaube, ich wollte halt einfach auch cool sein. Und habe das dann halt auch gemacht. Und dann bin ich aber wahrscheinlich ich weiß es nicht mehr, in welche Richtung ich gekippt bin, aber nach vorne oder nach hinten jedenfalls. Und dann musste das genäht werden. Ja. Das ist so An meine welcher Stelle Kindheits. musste das genäht werden? Ja, am Kopf. Ah ja. Achso, ja, ich bin auf den Kopf gefallen. Wurde das mit einem Kreuzstich oder mit einem Zickzackstich genäht? Ich glaube mit einem Zickzackstich, Ist auch aber. besser, weil man das nicht so gut sieht dann danach. Oh ja. Na, es Wo war ja denn sieht ein. man das noch? Nein, nein, es war, glaube ich, auch irgendwo zwischen den Haaren. Ah, dann sieht man das bald wieder. Ja, aber hattest du dann blutige Haare? Ja. Dürftest du dann mehrere Wochen deine Haare nicht waschen? Darüber habe ich mir als Kind wirklich keine Gedanken gemacht. Ja, weiß nicht. Hast du. Vermutlich, aber. Jetzt fehlt nur noch Carla. Hast du dich mal richtig, richtig doll verletzt? Ich glaube nicht. Nein? Noch nie im Einmal. Krankenhaus gewesen? Doch, aber immer nur, weil ich mir den Hals verrenkt habe. In der Achterbahn. Als so ein schneidiger Typ an dir vorbeigegangen ist und du hast dich Dann richtig wollte schnell umgedreht. Ja, das kenne ich. So ein ich. Nee, schneidiger da Typ an dir war ich vorbeigegangen. 12 und meine Eltern meinten so: Oh ja, ab 12 darf man in eine Achterbahn fahren. Und ich war so: Oh ja, cool. Aber die haben nicht danach geguckt, dass man noch eine gewisse Größe haben muss. Und ich war schon immer eher kleiner gebaut. Und dann war ich so klein, dass mein Kopf noch nicht in diese Kopfseitenvorrichtung gepasst hat. Und dann kam der Looping und ich bin einfach so, hing einfach mit dem Kopf so neben dem Sitz und dann wurde mein ganzer Kopf so zart nach hinten ge. Und dann kam Krankenwagen und so. Klingt übel. Das hätte auch richtig schlimm enden können, eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, es war Habt auch ihr nicht so gut. die Achterbahn verklagt? Nee. Sitzt die Achterbahn im Gefängnis oder nicht? Nee. Aber das klang gerade so, als wäre das häufiger passiert. Ist das richtig? Dass ich meinen Hals verrenkt habe. Ja, auch einmal im Kindergarten, als wir auf den Spielplatz gegangen sind. Da habe ich mich so umgedreht und dann tat das auf einmal weh. Und ich habe die ganze Zeit der Erzieherin gesagt: Oh, ich habe Halsschmerzen, ich habe so Halsschmerzen. Und mein Kopf wurde immer schiefer und ich konnte den gar nicht mehr gerade Gott. machen. Und die Erzieherin dachte die ganze Zeit, ich habe Halsschmerzen so im Hals, also Halsentzündung oder so. Und hat mich immer angemeckert, dass ich doch mal meinen Kopf gerade machen soll. Ja, das war auch nicht so schön. Und dann irgendwann nochmal, ne? Ich weiß gar nicht mehr wieso. Krass. Ja. Falls ihr euch wundert, was das für unangenehme Geräusche sind in eurem Kopfhörer, das ist gerade Jonas, wie er. Aber ihr müsst wissen, ich sehe vor mir, ich sehe mir, sehe vor mir auf der anderen Seite des Tisches einen Jonas, um das jetzt euch mal bildlich darzustellen. Carla rennt ihm zu Hilfe. Der hat sich ein Mikrofon ins Gesicht geklebt. Ich stehe noch schön auf die Augenbraue. Ja, mit Gewebeklebeband. Und das klebt er jetzt. Und hat sich durch seinen Schweiß abgelöst, weil seine Wange schwitzt. Und dann musste er schnell neues abreißen und nachkleben. Ist es schwitzig? Nee. Nee, aber nachschwitzig, weil ich Aber vorhin so weit weich. Fahrrad gefahren bin. Vielleicht habe ich Ganz, auch Feinstaub ganz im Gesicht. weich. Da ist Hamburg ja nicht so gut dabei mit dem Feinstaub. Aber auf einer Straße habe ich gehört, soll jetzt kein Feinstaub mehr sein, weil da dürfen jetzt nur noch ganz gute Autos fahren, habe ich gehört. Ja, nur ab 6, ne? Ab 6? Oder ab 5? Nee, ab 6, glaube ich. Ja, das finde ich an sich ja gut. Aber eigentlich nur, weil es Leute nervt, die mit Kraftfahrzeugen unterwegs sind. Ich frage mich dann ja immer, dass wenn das nur auf einer Straße ist, ob die dann einfach außen rumfahren und eine andere Straße nehmen, die Parallelstraße zum Ja, Beispiel. tun sie. Machen Müssen sie? sie ja. Von Meinst du dem, nicht, dass es sie. bringt halt überhaupt nichts, aber es ärgert die Leute. Und das Ja. finde ich gut. Obwohl, nein, eigentlich ärgert es die Falschen. Das ist. Nein, eigentlich ist es nicht gut. Das ist irgendwie. Der Gedanke dahinter ist, glaube ich, schon gut, aber Nee, irgendwie die Umsetzung. keine Ahnung. Der Gedanke ist eigentlich zu schummeln, damit die Werte besser werden. Ne? Ist das Ja, nicht so, es ist dass ein da smarter Gedanke. so eine Messstation Ja, quasi ist, die wo die. umfahren einfach die Messstation. Ja. Das würde ich jetzt Cheaten nennen. Es ist echt cheaten. Nein, ich finde, langfristig muss man Privatautos mit Verbrennungsmotoren aus der Innenstadt verbannen. Oder sogar alle Privatautos. Aber hören wir auf damit, das ist ja, wir müssen hier ja unverfänglich bleiben, damit wir keine Haters bekommen. Das wollen wir nicht. Hater? Nein, danke. Hater müssen draußen bleiben. Oh, ich sehe gerade, da habe ich ja was ganz falsch eingeordnet. Das hier. Das gehört da gar nicht rein. Naja, egal. Das gehört eigentlich zu der Kategorie, wo wir jetzt gerade sind, beim Beauty-Balkon. Also, wo wir noch draußen auf dem Balkon sind, könnte ich das mir eben erzählen. Ja, hau raus. Ja, weil mir ist nämlich was aufgefallen. Wenn man eine Brille trägt, dann gibt es auch die Alternative dazu, dass man Kontaktlinsen trägt. Nicht wahr? Ja. Sagte Kada, die die einzige ist mit einer Brille hier am Tisch. So, Kontaktlinsen. Das englische Wort zu Kontaktlinsen ist ja Contact Lenses, ne? Aber man kürzt es im Englischen ja gerne ab mit Contacts. Ich habe. Nee. Doch. Also immer wenn ich im Ausland war, wurde es als Linsen abgekürzt in Frankreich und auch in England. Das deutsche Wort Linsen jetzt. Bist du in die Apotheke gegangen und meint, Hello, I want to have some Linsen, please. Nee, Und dann aber. meinten die so, hier, bitteschön, a Nee. few Linsen. Ja, Ja, Moment, dann eine recherchiere ich Handvoll. das jetzt nochmal eben, aber Aber also ich dachte als ich immer. in Frankreich war, haben sie immer Lontig gesagt oder sowas. Ja, das zählt nicht, es geht um Und Englisch. in Neuseeland Lances oder so. Und das sprechen die doch auch neuseeländisch. Steckt gar kein Englisch, nur Neuseeländisch. Ja, das, daran liegt es wahrscheinlich, der Unterschied. Das ist wie britisch Englisch. Meine Jetzt habe ich gerade Meinung. nicht zugehört. Was habt ihr gesagt? Dass die in Neuseeland nicht Englisch sprechen, sondern Neuseeländisch. Das stimmt Ach überhaupt so. nicht. Nein? Die sprechen richtig perfektes Englisch, zumindest da, wo ich war. Also es war perfekt so, wie man es im Schulbuch gelernt hat. Also auch nicht australianisch? Nee, überhaupt nicht. Okay. Also ich weiß nicht, ich war auch mitten auf so einem Dorf im Nirgendwo, aber die haben sehr klar und deutlich und langsam und sehr gut gesprochen. Das ist ja angenehm. Vielleicht ist das die geheime Quelle, wo die ganzen Englischlehrer herkommen. Die werden da dann geboren, gezüchtet. Und Auf in der diesem Weide einen, werden die ja, und gezüchtet. in diesem einen kleinen Dorf, da sprechen die so perfektes Schulenglisch. Immer wenn irgendjemand irgendwie das he, she, it, es vergisst, dann auf Dann ruft einmal, das ganze Dorf, he, ja, she, it, das Es muss die stehen dann mit. so, du läufst abends durch so eine Gasse und auf einmal stehen die alle so um dich rum und du weißt gar nicht, wo sie herkommen, sondern aus der Mülltonne, aus dem Gullydeckel, he, she, it, das Es muss mit. Und daher kommen die alle aus Neuseeland. Muss immer meinen Laufen Englischlehrer die mit fragen. Mistgabeln da rum? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hier mit roten Stiften. Das ist so ein wütender Mob Ah mit roten ja, Stiften. das ergibt Die murmeln immer Sinn. Grammatikregeln vor sich hin. Okay, also ich erzähle jetzt trotzdem nochmal eben zu Ende. Ja, Vielleicht bitte. stimmt das jetzt gar nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass man das mit Kontext abkürzt. Vielleicht stimmt das jetzt Na, gar nicht. wir gehen einfach jetzt kurz davon aus, dass es mit Kontext abgekürzt wird. Ja, also dann ist es nämlich Vielleicht witzig, irgendwo auch. sonst nicht. Es ist, Alles okay. klar, dann haben wir das geklärt und Entschuldige erzähl. bitte jetzt mal. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt gerade dieses Thema abschließen. Nein, Nein, nein. das möchte ich nicht. Also, so, man kürzt es mit Kontext ab. Das ist jetzt, das definiere ich jetzt mal. Und der Witz ist, im Deutschen kannst du es nicht, du kannst nicht einfach Kontakte sagen. Lustig, oder? Gut. Haben wir jetzt für diesen schlechten Witz 5 Minuten über Kontaktlinsen und Neuseeland Ich geredet? dafür Glaub, haben wir jetzt was gelernt. ich komme doch nicht nochmal wieder. Ich weiß sowieso nicht, ob ich nochmal eingeladen werde, aber vielleicht überlege ich mir das dann auch Ja, und nochmal, wir wenn ich überlegen uns das eingeladen dann werde. hinterher. Bei Dieter. solchen Witzen. Yep. Also Nein, du ich finde hebst es unser auch so Niveau sehr enorm. witzig. Aber ich lache halt auch schon seit fast einem Monat über diesen Witz und das muss jetzt mal raus. Oh nein. Ja, ich kann mal gucken, wann ich mir das aufgeschrieben habe, Dieter, aber. kennst du einen lustigen Witz? Nein. Am 8. Juni ist mir Jonas das lacht schon eingefallen. seit mehr als einem Monat über diesen Witz. Kann man den noch irgendwie ausarbeiten, diesen Witz? Wahrscheinlich. Schwierig. Man könnte noch eine Story drumherum bauen. Ja. So, oh, letztens war Geht ein ich. Mann zum Arzt? Gehen ein Deutscher, ein Franzose und ein Italiener zum Arzt. Und dann Nee, ein sagt der, Engländer der, muss auch dabei. Nee, der, der Arzt ist aber ach Engländer. so, ja, dann sagt der Italiener zum englischen Arzt. Ihr müsst jetzt weitermachen. Irgendwas mit Kontakte. Hallo. Are you already in my contacts? Contacts? What do you mean? I wear glasses at the moment. Okay. So, und dann? Ja, und dann lachen alle und dann ist der Witz vorbei. Und das machen der Deutsche und der Franzose. Die gehen dann einfach wieder nach Hause, oder? Die gehen zusammen Wasser trinken in der Kneipe. Nett. Wir haben gerade eine Antwort auf einen Tweet bekommen. Jetzt live? Jetzt live, jetzt gerade. Also der Tweet ist von vorgestern, wir haben jetzt gerade eine Antwort bekommen. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen, dass ihr Twitter habt. Sag mal. Habe ich auch noch gar nicht mitbekommen. Aber du. Jonas, sag doch mal, wie heißen wir auf Twitter? Du bist doch Teil dieses Podcasts. Auf Twitter heißen wir KJ und Jay, ohne irgendwas dazwischen. KJUNDJ. Ich werde euch jetzt mal live in der Sendung folgen bei Twitter, das ist ja. Und während du das machst, lese ich einmal kurz vor, was wir denn geschrieben haben und was jetzt die Antwort darauf war. Und zwar. Ich hatte ja versucht, ein bisschen mit unseren HörerInnen zu interagieren. Und deswegen habe ich geschrieben, was macht ihr heute? Am 10. Juli. Leider haben wir am 10. Juli keine Antwort darauf bekommen. Aber heute, achso, nee, und dann habe ich halt abends noch geschrieben, ja, glaubt, wir machen heute nichts mehr. So. Wir zwei jetzt, oder? Ja, wir zwei jetzt. Und dann hat sich das halt auch so ergeben. Und jetzt hat auf diesen Tweet nämlich gerade die Josie Pralinosi geantwortet, auch gut. Schön, vielen Dank für und diese Antwort. Josie Pralinosi, was machst du so? Fragen wir uns dann natürlich. Ich frag mal jetzt live hier gerade, was machst du so? Wir nehmen... Das ist so faszinierend mit dieses Internet, ne? Gerade. Dass das geht. Absolut, absolut. LG. Grüezi. Das kann ich nicht schreiben. Schreib du es. Ich möchte euch jetzt, wo Carla gerade Grüezi schreibt, einmal auf ein weiteres Thema ansprechen. Und zwar, heute Morgen hat es an der Tür geklingelt und dann habe ich aufgemacht. Ich hatte Socken an. Wir wollten auch nicht mehr über nackte Männer reden. Aber also sonst, ich wollte das nicht mehr. Aber. Sonst warst du nackt? Nein, ich hatte Socken an. Nur Socken? Ja, an den Händen eine große Socke zum Überziehen. Zwei Socken an den Füßen. Ja, eine Socke über den Kopf. Ich hatte halt Socken an, das habe ich doch gesagt. Komplett bekleidet mit Socken. Ich meine, macht ihr das nicht so, oder wie? Ich verstehe das Problem gerade nicht. Also ich nehme gerne Socken so auf die Nase, wie so eine Clownsnase. Ja. Krieg dich mal wieder ein, Carla, ey, das geht ja. Naja, jedenfalls habe ich dann die Tür aufgemacht und da standen. Es geht schon den ganzen Tag so mit Dieter. Der macht schon den ganzen Tag ganz üble Anspielungen. Habe ich dann die Tür aufgemacht, da standen Handwerker vor der Tür und ich dann so, hallo, was wollt ihr denn hier? Und haben die gesagt, ja, wir tauschen jetzt bei ihnen die Fenster aus. Und dann meine ich so, wie die Fenster austauschen. Und dann haben die Fenster reingetragen, haben dann mit schwerem Gerät die Fenster aus der Wand gerissen, die aus dem Fenster geworfen, wo dann kein Fenster mehr war, weil da war nur ein Loch. Und dann haben die dann neue Fenster eingebaut und dann sind die wieder abgedüst. Und dann habe ich gesehen, dass in der Scheibe in meinem Schlafzimmer ein riesiger Riss drin war. Und dann habe ich mich gewundert, dachte so, oh Gott, jetzt haben die das da frisch eingebaut und jetzt ist das schon kaputt oder wie? Und dann bin ich rausgegangen zu den Handwerkers und habe die gefragt und meinten die so, ach ja, dieser riesige Riss in ihrem Fenster, das wussten wir schon, als wir sie heute Morgen eingeladen haben. Aber das wussten wir schon, wir haben schon welche nachbestellt, wir melden uns dann nochmal bei ihnen und dann war ich ganz verwundert. Ja. Und jetzt hast du einen riesen Riss in deiner Fensterscheibe? Ja, tatsächlich. Ich dachte, du verarschst mich, als du das eben erzählt hast. Nein, wirklich. Und die haben einfach nur, jetzt dein Fenster ausgetauscht mit einem Fenster, was kaputt ist, um es dann nochmal auszutauschen? Richtig. Das ist ja lustig. Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es nicht effizient ist, oder? Ist das effizient, dass man sowas macht? Kann ich gar nicht drüber nachdenken. Ich muss aber immer noch an dich denken, wie du den mit Sorgen bekleidet die Tür öffnest. Das generiert natürlich zusätzliche Arbeitszeit, die sie verrechnen können. Ich möchte jetzt keine Unterstellung machen, das möchte ich nur einmal so als Fakt in den Raum stellen. Du meinst, die Fakt. Haben absichtlich die Scheibe kaputt gemacht? Nee, das möchte ich jetzt nicht. Meine ich nicht. Ich meine nur, sie haben sie eingebaut, damit sie für den Tag sich halt so und so viele Stunden aufschreiben könnten. Aber das Gute ist, es ist dreifach verglast. Das ist schon mal an sich gut, auch wegen der Effizienz, auch Wärme und so. Und ja, Heizen, das ist gut, das klingt. Habe ich nachgefragt, also mit dem Heizen ist jetzt besser. Ja. Dadurch, durch diese drei Scheiben. Und das ist nur an der äußersten Scheibe. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand rein möchte, dann kommt er nicht durch die Scheibe durch, weil zwei sind noch intakt. Habe ich Glück gehabt. So ein Glück. Ja. Ja, das war meine Handwerkersgeschichte. Das ist eine spannende Geschichte gewesen. Danke dafür. Zwischendurch war ich dann essen beim Asiaten, das war sehr lecker. Gebratenes Tofu, Thai Curryart gegessen mit Kokosmilch und ich habe eine Suppe geschenkt bekommen, weil es war zwischen 12 und 15 Uhr. Das ist lieb. Und ich habe in einer Stunde und 40 Minuten schon Geburtstag. Was war das Geburtstag? Ich muss das ab und zu nochmal so triggern, damit es nicht vergessen wird. Bei unserem Kurzzeitgedächtnis. Ja. Früher habe ich da schon Wochen vorher mit angefangen, jetzt reichen mir 2 Stunden. Aber das war noch nicht alles, was verrückt war heute, an meinem Tag. Weil als ich dann essen gewesen bin, weil das war halt bei mir komplett, die Wohnung war voller Handwerker, es waren bestimmt 15 Leute in der kleinen Wohnung. Das heißt, ich konnte da nicht kochen oder so und hatte richtig Hunger. Dann dachte ich mir, gehe ich mal außer Haus essen, ausnahmsweise, was ich mir sonst nicht so sehr leiste. Jonas hat einen Faden vom Klebeband in seiner Nase hängen. Kitzelt auch. Schnell abreißen. Besser? Viel besser. Oh, ist abgefallen. Ich weiß nicht. es fällt alles auseinander. Apropos. Ja, es hängt hier jetzt drin, aber macht ja nichts, oder? Warte mal. An und für sich. Nein, mach nochmal bitte. So? Ja. So, ich habe jetzt gerade ein Beweisfoto gemacht, weil als wir eben über Socken gesprochen haben, da habe ich ganz vergessen, dass vor dem Gesicht von Carla eine richtig, richtig lange Socke hängt. Jonas Socke. Arr. Mm. So viel dazu und ich, also ne, du lachst mich aus, weil ich Socken anhatte heute. Mehrere, an diversen Körperteilen. Ja, und jedenfalls war es nicht das einzig Komische. Kriege ich immer ein Panzertempo? Das kannst du machen. Ich erzähle einfach weiter. Naja, dann war ich bei diesem asiatischen Restaurant, habe das bestellt. Und da stand dann in der Karte, dass man halt zur Mittagszeit was geschenkt bekommt. Dachte ich, cool, eine Suppe und 3 Frühlingsrollen gratis. Was passiert? Ich kriege eine Suppe, aber keine Frühlingsrollen. Nein. Doch. Oh. Ja, ich habe mich aufgeregt, aber ich habe auch nichts gesagt. Ich dachte mir, vielleicht sind die Frühlingsrollen aus oder weil halt Sommer ist, haben die auch überhaupt keine da. Kann auch sein. Kann auch sein. Ich habe letztens Sommerrollen gemacht. Aber immer wieder kommt ein neuer Frühling. Gibt es. Immer wieder kommt ein neuer März. Gibt es Rollen für alle Jahreszeiten? Immer wieder bringt er neue Blumen. Ganz ruhig. Ich kenne nur Frühling und Sommer. Immer wieder Licht in unser Herz. Also von anderen habe ich noch nicht gehört, aber das sind halt auch so die Jahreszeiten, die man mit Rohkost verbindet, ne? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich auch nicht. Das ist so ein gebildeter Mann. Wir befinden uns in einer Rohkost-Jahreszeit. Oha. Also Gemüse wollte ich eigentlich sagen, aber ich verdachte an Rohkost, weil im Moment bin ich gerade auf so einem Rohkost-Trip. Eloquent von dir. Wieso drückst du dich eigentlich die ganze Zeit so eloquent aus? Liebe Carla, du hast doch eben irgendwas geflüstert, irgendwas zitiert. Was war das? Ein Lied, das habe ich mal im Kindergarten gesungen. Achso, ich dachte schon, das wäre irgendwas, was mit Kultur zu tun hat. Irgendwas richtig Krasses, so wie Kant oder so. Nein, war es nicht? Leider nein. Schade. Oh, es tut mir leid, dich enttäuscht zu haben. Ja, bevor wir jetzt den Balkon verlassen, müssen wir eigentlich nur noch über ein Thema sprechen, glaube ich. Blumen. Ich habe gerade Blumen bestimmt in der Uni. Cool. Als praktische Klausur. Auf Kleidung? Nee. Ah ja. In real. Auch, hattet ihr da so echte Blumen vorher ja. liegen? Ja, also man ist reingekommen und dann hat jeder eine richtig große Tüte bekommen und in der Tüte waren vier unterschiedliche Pflanzen drin und dann musste man die bestimmen. Mhm. Waren die tot oder noch lebendig? Also war da noch mit Töpfen. Wurzeln? Ja? Nein, ohne Wurzeln. Das ist ja krass eigentlich. Das. Aber ich hatte zum Beispiel auch so ein Bäumchen mit Verholzung. Mhm. Also da war dann so ein kleiner Ast drin. Das klingt nicht so gut, eine Verholzung. Sekundäres Dingwachstum. Ah ja. Hm. Naja, auf jeden Fall habe ich die dann bestimmt. Und eine Gänseblümchen habe ich noch bestimmt. Und dann habe ich bestanden mit 2,3, habe ich heute erfahren. Danke. Glückwunsch danke, auch von mir. Danke. Das ist jetzt nicht auf den Geburtstag bezogen, weil das würde Pech bringen, wenn wir jetzt schon Glückwunsch sagen Außer würden. Außer in Dänemark, da gratuliert man nämlich eher vorher als nachher. In den USA auch, habe ich gehört. Ja. Ja, aber die sind auch sowieso komisch da drüben in den USA, weil die feiern auch irgendwie ganz komisch Weihnachten. Da kommt irgendwie morgens, da hängen diese Socken auf. Um das müsste dir doch gefallen, dann oder? Irgendwie ist das dann irgendwie ganz komisch, dass es dann morgens passiert und nicht wie bei uns. Ganz normal, sondern irgendwie komisch. Mhm. Wollen wir das mal genauer erörtern, wie das funktioniert? Ja, von mir aus. Da gucken wir doch mal bei Google. Dürfen die nicht auch die Geschenke erst am 6. Januar auspacken? Nee, das ist, glaube ich, das ist die orthodoxe Kirche, bei der das so ist. Kann das sein? Nee, ich glaube, das ist in mehreren Ländern so. Also am 6. Januar erst? Ja. Und was, wenn man dann irgendwie einen Welpen zu Weihnachten geschenkt bekommt? Oder dann sowas muss der ausharren. Ja. Ja, da liegen die Geschenke von Weihnachten bis 6. Januar unterm Baum und am 6. Januar dürfen sie auspacken. Die armen Kinder. Vielleicht in Dänemark. Okay, nein, ich habe jetzt keine Lust, das zu lesen. Wollen wir das doch nicht machen? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie wisst, was es noch so für verrückte Weihnachtsbräuche gibt. Ja. Ah, also in Amerika kriegt man die Geschenke am 25. Und Heiligabend ist aber trotzdem am 24. Fakt. Okay, also um nochmal auf die Blumen zurückzukommen. Mhm. Jetzt muss ich mir noch einen Namen ausdenken. Also auf der Burg Rieneck ist Nini und mir aufgefallen, weil da nämlich gerade auch eine Hochzeit war, als wir da waren. Uns ist aufgefallen, dass Blumen auf Kleidung gerade total in sind. Also wir haben so viele Kleider und Hosen und alles mit Blumen gesehen. Das war schon verrückt. Besitzt du irgendein Kleidungsstück mit Blumen? Oder du, Carla? Weil ich besitze überhaupt gar kein Kleidungsstück mit Blumen. Kleidung mit Blumen? Ja. Ich habe ein hübsches Blumenkleid gekauft. Das gefällt mir sehr. Aus echten Blumen oder aus Plastikblumen? Nee, echte Blumen. Und dann klebe ich mir die an die wichtigen Stellen einfach. Also gehst du auch mit dem Trend? Ja, sicher, da bin ich ganz offen, da gehe ich ja, mit dem Trend. Ja, ich habe das jetzt auch gemacht. Ich habe mir eine Fliege mit Blumen besorgt. Mhm. Aber die sind da nur aufgedruckt. Verstehe. Ja. Kurz nochmal zu eben. In Spanien und auch in Italien teilweise kriegen die Kinder die Geschenke erst am 6. Januar. Und die werden dann von den Heiligen Drei Königen gebracht. Mhm. Das ist auch ganz gut, dass die mal eine Funktion kriegen, weil bei uns. Ja. Da wurde dann an dem Tag nur der Tannenbaum rausgeworfen und mehr haben die nicht gemacht. Irgendwie da dachte ich mir auch immer so, was haben die eigentlich jetzt hier zu suchen, als die gekommen sind? Aber, als die gekommen sind? Ja, waren die mal zu Besuch oder wie? Nee, aber wir hatten eine Krippe. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, hier in Norddeutschland. Also das hat meine Mutter irgendwie von ihrem Zuhause mitgebracht. Wir haben eine Krippe und das gibt es das ja auch bei euch? Nee, bei uns nicht. Nein. Das ist so ein Haus. Ja, so aufgebaut mit einem Stall. Und ja, so ein Modellhaus halt mit so Figuren drin. Das ist so ein Jesus. Nee, jedenfalls wurde dann so live nachgespielt, wie das alles so passiert. Das heißt, am Anfang standen dann so Maria und Josef immer so als Figuren. Und dann dachte ich immer so, okay, wo ist denn das Kind, worum es überhaupt geht? Dieses berühmte, ich weiß nicht, wie der heißt. Irgendwie Jesus, kann das sein? Ich glaube Christian. Ja, jedenfalls Christian, das stimmt. Der war halt nicht da und dann am 24. lag der dann halt so in diesem Ding drin. Und am 6., also von Weihnachten bis zum 6., haben die sich die Heiligen Drei Könige so durch die Wohnung bewegt und sind dann so gewandert, bis sie dann am 6. dann da waren. Mhm. Und das Fand ich faszinierend. Das, das ist schon sehr cool. Mama, wo ist Christian? Ja. Ja, habt ihr Lust, ein bisschen rauszugehen? Sind wir schon reingegangen? Vom Balkon? Ja, also jetzt, wir sind... Nee, du meinst jetzt eigentlich wieder rein in die Wohnung und dann nach draußen, also durch die Tür. Durch die Wohnungstür, mhm. Durch die Haustür. Hätte ich Lust so. Ja, ein bisschen in den Wald. Ja, warum nicht? Vielleicht sehen wir ein paar Blumen. Ja. Dann packt euch aber Proviant ein, ne? Okay. Bisschen Rohkost, Kohlrabi. Ich habe Hunger. Ich auch, aber das können wir dann draußen essen. Ja, genau. Mhm. Und Picknick. Gehen wir picknicken im Food Forest. Sind wir jetzt schon draußen? Nee, wir müssen jetzt einmal durch die Tür. Los, raus, raus, raus, ich will abschließen. Treppe runter. Schnell in den Briefkasten gucken. Ist da was drin? Nee, keine Post, nur Werbung. Nehmen wir erst gar nicht raus. Nee, bleibt drin. Werbung bleibt immer mindestens 2 Wochen drin. Ja, dann mal durch die Tür. Und ab in den Wald. Oh, Achtung, ein Auto. Tut, tut. Tut. Der hat gehupt. Da haben wir am Anfang schon mal drüber gesprochen, ne? Erinnert ihr euch? Aber in dem Fall war das sinnvoll, weil Carla fast davor gelaufen ist. Passiert auch das, muss ich sagen. Ich war, kurze Anekdote am Straßenrand, ich bin mal mit Carla durch die Innenstadt gelatscht und dann kamen da so die ganze Zeit Busse gefahren. Es ist diese Mönckebergstraße in Hamburg drin. Da sind wir so lang gelatscht und dann kam so ein Bus und Carla ist so richtig motiviert und wollte sie über die Straße laufen und da kam der so um die Ecke. Und dann habe ich sie an der Kapuze gepackt und sie ist fast überfahren worden, tatsächlich. Ja, das war wirklich richtig knapp. Und da bin ich dir noch heute richtig dankbar für, dass du dabei warst und mich festgehalten hast. Sie hat nicht nach oben, nicht nach unten geguckt. Dann ja, das passiert kommt, das schnell. Dieter ist eher groß und kräftig gebaut und ich vertraue ihm da sehr schnell. Und dann laufe ich manchmal einfach stumpf hinterher und dann bleibt er stehen und ich merke das nicht und dann laufe ich weiter. Ihr müsst nämlich wissen, ich bin 2,5 Meter groß und wiege 150 Kilo. Ja. Ich habe schon mal mehr gewogen, 200. Also ich bin wirklich groß und kräftig, wenn ihr mich fragt, wie ich aussehe. Aber du kommst gut damit klar, wenn man dich damit aufzieht. Ja, aber jetzt sind wir schon am Wald und nicht vom Auto überfahren worden. Lass doch in den Wald reingehen, du, oder? Riesenschirmling. Was hast du heute gegessen? Ja, wenn ihr so lieb fragt, ich habe heute eine Pizza gegessen. Und da musste ich mich belohnen, weil ich meine letzte Klausur geschrieben habe. Und die muss ich natürlich dann auch glutenfrei machen und ohne Tomaten. Deshalb habe ich mir ein Babygläschen mit Karotte geholt, habe dann Paprika gekocht und dann habe ich das alles zusammen püriert und richtig doll gewürzt. Und dann habe ich mir einen fertigen Boden, glutenfrei, selbstverständlich geholt, habe das nett belegt und gebacken. Und jetzt bin ich seit 15 Uhr dabei, diese Pizza zu verzehren. Sehr schön. Du weißt aber schon, dass du jetzt nicht mehr nach Italien einreisen darfst, oder? Weil du glutenfreien Teig mit Karottensoße bestrichen hast. Ich glaube, darauf reagieren die. Das ist halt fast so schlimm wie Hawaii, ne? Achso, es war Hawaii. Ja. Ja? Ja, aber nicht mit Schinken, sondern mit Salami. Schinken hatte ich nicht. Hawaii. Aber Hauptsache viel Ananas, weil sonst mag ich keine Pizza. Ich mag nur Hawaii und ich mag auch nur so Sandwich immer nur Hawaii, immer nur mit Ananas, sonst geht gar nicht. Ich habe was zu sagen. Und zwar haben wir ja schon mal über Pflanzenmilch gesprochen und damals sagte ich, mein Favorite wäre die Hafermilch. Wollen wir mal kurz für die, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben, zusammenfassen, was es so für Pflanzenmilch hier gibt? Mhm. Also ich kenne Sojamilch, Reismilch, Hafermilch, was gibt's noch? Mandel, Kokos, Cashew, Macadamia. Solche Nussmilche gibt's auch? Ja. Verrückt. Ja. Noch irgendwas? Lupinen. Und dein Favorite ist Mandel. Ja, Mandel steht sowieso über allem, würde ich sagen. Aber also so die Budget-Alternative, das wäre halt die Hafermilch gewesen. Mhm. Jetzt Aber der Clou. Und zwar, Achtung, das müssen wir jetzt leider als Werbung kennzeichnen. Das hier ist Werbung, auch wenn wir kein Geld dafür bekommen. Ich habe eine neue Favorite Sojamilch entdeckt, die günstiger ist als die Hafermilch, die ich vorher immer hatte. Mhm. Und das ist nämlich die Happy Sojamilch. Wo kaufst du die, wenn du das nochmal kurz flüstern magst? Bei Billa. Ah. Auch das war Werbung. Ja, weil ich habe auch eine Lieblingsmilch. Erzähl. Das ist nämlich auch meine günstige Alternative zur Mandelmilch, weil Mandelmilch, ne? Aber die Soja-Reismilch, das ist nämlich die Mischung, gibt es auch. Mhm. Diverse Mischungen von Aldi. Finde ich sehr gut. Mhm. Schmeckt mir. Wie sieht das mit dem Preislichen aus? Also man sagt ja, dass Druckertinte eigentlich so die teuerste Flüssigkeit der Welt ist. Und dass auch Blutkonserven auch, also so Blutplasma, das ist auch richtig, richtig teuer, also richtig wertvoll ist und man kann viel Geld damit verdienen. Aber auch Mandelmilch. Ja, steht Mandelmilch jetzt dazwischen oder noch über Druckertinte? Ich glaube aber auf jeden Fall so Macadamia und Cashew ist noch teurer als Mandel. Ja, das kann man halt auch so und so sehen. Also du könntest jetzt die Mandelmilch über die Druckertinte tun, aber du könntest sie auch darunter tun. Okay. Das muss man dann abwägen. Ja, das ist Mathematik, verstehe ich nicht. Also, aber ja, muss man differenzieren und da hört dann halt auch das Verständnis für diese Wörter auf, ne? Du hast mich gerade an einen Poetry Slam erinnert, den ich mal geschrieben habe. Ich kann ihn aber nicht mehr. Schade. Ich gucke nochmal nach. Nicht irgendwelche Sachen teasern, die du jetzt aber auch nicht einhalten kannst. Ja, natürlich, damit nächstes Mal auch wieder alle einschalten. Das heißt, nächstes Mal wird Carla einen Poetry Slam live vorlesen hier? Ja. Kann ich damit rechnen? Damit freut mich. Kannst du rechnen, lieber Dieter. Didi, darf man dich eigentlich Didi nennen? Aber wir schweifen ab. Dieter. Bisschen. Sind wir schon ganz stark abgeschworfen. Ja, was ich zu Reismilch noch sagen wollte, ist, dass sie sich hervorragend dazu eignet, einen Espresso zu verdünnen. Mhm. Oder Haferbrei. Haferbrei? Ja, den mache ich meistens mit Wasser. Aber das ist nicht so nahrhaft, finde ich. Das ist mehr so, wenn man richtig auch Bauchschmerzen hat. Es geht auch um den Hafer dabei. Nein. du meinst, das Wichtige im Haferbrei ist die Pflanzenmilch, die man da reintut? Oder ja, wie? Auf jeden Fall auch die Kombination, ne? Warum heißt es dann nicht Milchbrei, sondern Haferbrei? Ja, das müsstest du uns jetzt vielleicht mal erklären. Naja, aber es kommt ja generell so auf die Mischung auch an. Weil wenn ich zum Beispiel so einen Teller Haferbrei mit Wasser esse, dann ist mir erstmal hinterher richtig schlecht. Dann quillt der Hafer richtig doll auf, wenn man den nur mit Wasser macht. Und das stört mich auch immer, weil der ist dann so super fein. Und wenn man das mit Pflanzenmilch macht, dann ist das geschmacklich einfach viel mehr da. So. Mhm. Und der Hafer wird auch nicht so, also der quillt nicht so super doll auf. Und es bleibt noch ein bisschen bissfest da. Und mit welcher Milch machst du das? Mit der Soja-Reismilch. Ah ja, okay. Heute habe ich mir Milch in den Kaffee getan und die war so am Ende. Sie geflockt? Als ich so draufgedrückt habe, kam so stückchenweise so ein Schwall, so feste Melasse irgendwie in die Tasse und ich habe mich kurz gewundert und habe den Kaffee getrunken und es hat irgendwie komisch geschmeckt. Kennt ihr das? Ja. Ich trinke keine Milch. Ist mir lange nicht passiert, ich trinke keine Milch. Es ist halt wirklich sehr stückig gewesen. Ich hoffe, ich werde diese Nacht überleben. Wie fühlst du dich? Schon. Nicht ganz in Ordnung. Die ist auch eben bei dem Fahrmanöver nicht so übel geworden wie mir. Also so schlimm kann es nicht sein. Hat es geschmeckt wie Joghurt? Nee, eher. Oder also so richtig säuerlich, unangenehm. Okay. Ich würde fast vermuten, die war nicht mehr gut. Ja, jetzt auch mein Tipp gewesen. Wie viel Zucker hat Reismilch? Also steht da irgendwie, dass da viel Zucker drin ist oder wenig Zucker? Nein, das ist ja ganz unterschiedlich. Es gibt welche, wo Zucker dazu getan wird und welche, wo nicht kein Zucker dazu getan wird. Okay. Heißt dann gesüßt und ungesüßt, ne? Richtig. Ich finde die Variante Natur immer ganz gut, weil die halt meistens nicht so stark gesüßt ist, aber schon gesüßt, weil ungesüßt schmeckt dann halt nach Wasser mit Getreide. Und in was für Einheiten ist das dann angegeben, wenn sie denn gesüßt ist? Zuckerwürfeln. Zuckerwürfel? Ja. Was für ein Quatsch, das stimmt doch gar nicht. In dieser Milch befinden sich 10 Zuckerwürfel. Einfach auch mal als Referenzwert. Als ob, das kann man überhaupt nicht. Aber gut, dass du darauf verweist. Habe ich jetzt ein Fass aufgemacht. Du hast ein Fass aufgemacht. Ja, aber was ist denn falsch an Zuckerwürfeln? Also in so Ernährungsfernsehsendungen, wenn dir jemand sagen will, Cola ist so ungesund, aber Apfelsaft auch, dann vergleichen die immer die Menge an Zucker in Zuckerwürfeln. Und ich finde das super dumm, weil Zuckerwürfel einfach keine Einheit sind, unter der man sich wirklich was vorstellen kann. Denn ein Zuckerwürfel, ich habe das mal nachgeguckt, ich kann das jetzt leider nur von vor einem Monat aus meinem Gehirn holen, aber ein Zuckerwürfel wiegt, glaube ich, 2,3 Gramm oder so. Also halt nichts, was sich gut rechnen lässt. Warum nimmt man nicht einfach Gramm? Ja, warum denn auch nicht? Also, jetzt wo du es sagst. Aber Ja. also, ich glaube aber, dass, da muss ich dir ein bisschen widersprechen, dass Zuckerwürfel in der Zuckerreferenz, dass die da auch einen guten Platz haben, aber halt nicht auf der Packung, sondern bei dem Sport, wo ich einmal im Jahr hingehe. Da ist so eine Vitrine und da sind dann ist dann so ein Nutella, also so ein Schokocreme-Glas und ein so ein was anderes halt so verschiedene Lebensmittel und dann sind da so Zuckerwürfel aufgestapelt, Ja. also so als Pyramiden und dann sieht man, dass jetzt zum Beispiel ein was weiß ich irgendwie ein Pfefferkorn hat jetzt irgendwie kein Zuckerwürfel Ja, guck daneben mal, liegen. da ist es doch schon wieder vorbei. Dafür eignen sich Zuckerwürfel nun gar nicht. Und dann. Aber da sieht man halt auch, dass zum Beispiel eine Schokocreme irgendwie einen riesigen Haufen, also fast. Ja, aber man isst ja auch nie eine ganze Schokocreme, wohingegen man vielleicht schon mal eine ganze Cola trinkt. Auch das muss man Das muss sehen. man irgendwie auch nochmal bedenken. Also ich meine, wie viel Habe ich noch nie Schokocreme drüber isst man nachgedacht. denn auf einmal? Weiß ich nicht. Das ist schwierig. Löffel, aber da geht es auch wieder los. Es gibt ja auch verschiedene große Löffel, ne? Das ist. Ist schwierig. Es gibt wahrscheinlich auch verschieden große Und verschieden große Nutella. Oh, Schokocreme-Gläser. Fast ganz ausgesprochen. Ich glaube, das geht noch Ja, es zum ist doch Glück. ausdrücklich keine Kaufempfehlung, oder? Absolut nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Ist auch viel Palmöl. Palmfett drin, das ist nicht gut. Und Laktose. Wie wegen den Regenwald, ne? Aber Wegen den. nochmal kurze Anekdote, by the way. In der Grundschule, da haben wir das auch gemacht und haben hinten auf so einer Kommode hatten wir richtig viele Lebensmittel und wie viel Zucker da drin ist in Zuckerwürfeln halt davor. Und es waren alle richtig brav aus unserer Klasse, außer mein Nachbar und ich. Wir waren überhaupt nicht brav und wir haben einfach den ganzen Tag diese Zuckerwürfel weggegessen. Alle anderen waren richtig entsetzt, dass wir das gemacht haben. Wir sind immer vorbeigelaufen, haben uns einfach eine Hand voll genommen und haben die in der Stunde gesnackt. Und die ganzen Berge vor den Nutella-Glä... Ja, ist vor doch den egal, du kannst es ruhig Schu sagen. also da standen auf jeden Fall Es gibt auch Nuss Nutella-Gläser. Pli, Nuss Aber da Kati, stand Mr. Nutella Chuck. und ich weiß nicht, Cola und so. Die ganzen Berge wurden halt immer kleiner. Ja, wir waren schon umgezogen. Rebellen. Und dick hinterher. Ja, aber da sieht man das dann halt auch mal. Ja, uns hat es anscheinend nichts gebracht. Wir waren richtig zuckergeil, weil wir von unseren Eltern nie so viel Zucker bekommen haben und die anderen Kinder haben zu Hause immer viel Zucker bekommen. Deswegen brauchten die das nicht. Ne, die hatten das nicht so nötig. Die hatten eh süße Sachen auch mit in der Schule. Und wir hatten immer nur so ein Käsebrot. Da hatten wir noch keinen Bock mehr, ne? Wie ist so euer Verhältnis heutzutage zu Zucker? Ist geil oder nicht geil? Ich esse fast gar keinen Zucker. Ich auch selten. Also pur jetzt. Also Ach das so, wollte ja, ich ich auch gerade meine auch sagen. Süßigkeiten und sowas. Ja, also muss ich sagen, früher deutlich mehr. Ja. Aber so mit der Zeit, also ich glaube früher, da war es auch einfach, da hat man auch einfach Süßigkeiten gegessen, so, nur um Süßigkeiten zu essen. Also es hat irgendwie auch nichts gebracht. So, und das wird einem jetzt so langsam klar. Ja, und zu viel Zucker kriegt man auch Pickel. Und mir wird schlecht. Deshalb esse ich fast keinen Zucker. Dir wird jetzt gerade schlecht, oder? Ja, auch wenn man drüber redet, aber wenn So. man so Zucker isst, also wird mir immer schlecht von. Das ist nicht gut. Kurzes Update. Carla Außer hat in Toffifee. einer Stunde, 17 Minuten und 10 Sekunden Geburtstag. Aber wir hören auf, bevor ich Geburtstag habe, oder? Okay. Ich möchte eigentlich Okay. an meinem Geburtstag schon im Bett liegen. Dann müssen wir irgendwie ein Bett ins Auto tun und dann. Ja, Ja. wir werden das dann sehen, ne? Aber wir haben auch nicht mehr so viele Themen. Ich glaube, das dauert auch nicht mehr so lange. Ja. Wir sind auch schon bei über einer Stunde. Das ist eigentlich ganz gut. Haben wir denn noch Themen? Oder? Doch. Warte mal. Naja, das mit den Rezepten müssen wir jetzt nicht machen. Habt ihr zufällig gerade Lifehacks neu entdeckt? Du musst an das Mikro gehen. Ja, ich habe gerade so ein YouTube-Video gesehen. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Also es ging so um Lifehacks. Und das war so Lifehacks für Mädchen im Sommer. Und dann hat die gesagt, man soll damit man so unter der Brust nicht so Schweißflecken hat, soll man sich Slippern lang in den BH kleben, damit die den Schweiß aufsaugen. Das fand ich witzig. Ja, das ist ein guter Tipp. Ja, fand ich ganz witzig. Hast du eine Lifehack-Idee? Ja, mein Lifehack des Tages wäre jetzt halt, sich ein Lavalier-Mikrofon ins Gesicht zu kleben. Mein Lifehack des Tages ist, dass wenn man, jetzt nochmal um das auf das Thema anzusprechen zu kommen, das macht keinen Sinn, aber wenn man halt eine schwarze Socke trägt, ergibt. Wenn man eine schwarze Socke trägt und man hat vorne ein Loch in der Socke, man sieht dann den Zehennagel durch, dann kann man sich einfach ein Edding nehmen und den Zehennagel schwarz anmalen und dann sieht man das Loch nicht mehr. Aber Obacht, bei Gelb niemals ohne Klarlack drunter, das geht nicht mehr ab, Rot auch nicht. Gut, dass du es sagst. Ja, weil ich habe mir mal auf meinen Zeh mit Filzstift eine Deutschlandflagge gemacht. Patriot, ey. Bei der letzten WM, glaube ich, oder vorletzte WM. Nein, es war 2010. Naja, auf jeden Fall ging das Schwarz wieder ab, aber das Rot und das Gelb überhaupt nicht, und das sah ganz übel aus. Noch vielleicht ein Lifehack so zum Abschluss. Nächstes Mal können wir vielleicht noch welche Brillen. Aber dann haben alle meine Freundinnen gesagt, als ich denen das erzählt habe, oh, du bist auch so dumm, unter Rot und Gelb muss man doch immer Klarlack drunter machen. Klar. Ja, aber der Abschluss-Lifehack, wenn man man kocht Nudeln, hat aber kein Nudelsieb dabei, dann kann man einfach seinen Tennisschläger nehmen, legt ihn halt so über die Spüle und gießt dann den Inhalt halt auf den Tennisschläger. Funktioniert auch. Ja, das ist gut. Das klingt gut. Das werde ich mal ausprobieren. Aber dann müsste ich mir halt erst einen Tennisschläger für kaufen. Ja, oder halt alternativen Nudelsuppen. Nee, das habe ich ja schon. Ist auch nicht dann so cool, weil Lifehacks sind cool. Auch wenn sie vielleicht eher dumm sind. Ja, also dieses Video, das ich geguckt habe, da waren eher dumme Lifehacks. Ja, das ist für später. May I? Die steht hier schon lange, aber kannst du von mir aus, wird ja nicht schlecht, ne? Ich öffne jetzt gerade ein schwarzes Erfrischungsgetränk mit einem roten Etikett. Marke sage ich natürlich nicht. Und hier steht jetzt drin, dass Kohlenhydrate pro 100 Milliliter sind 10,6 Gramm. Davon Zucker 10,6 Gramm. Ich verstehe es nicht, aber ich meine, es ist nicht in Zuckerwürfeln angegeben. Mir wiederum ist sehr klar, dass das jetzt nämlich 10,6 Gramm sind. So ja, cool. Aber wie viel ist das in Zuckerwürfeln? Das sind dann ungefähr 5. Nee, weniger, 4, 4,5 geschätzt. Das ist ja nicht so viel, die könnte man so einfach mal wegsnacken. Oder, Didi? Ja. Könnte man machen. Aber wer trinkt auch nur 100 Milliliter Cola? Ich meine, was Niemand. Du dir da jetzt eingefüllt hast, das sind halt auch schon eher was Richtung 300. Grenzt an Völlerei. Aber Hauptsache, man muss nicht sterben. Hauptsache, man muss nicht einschlafen, wenn man gleich Auto fährt im Dunkeln. Fakt. Oh Gott. Fakt. Aber du hast eine gute Beifahrerin an deiner Seite. Kräme dich nicht, Dieter. Liebe HörerInnen, seid ihr eigentlich auch Twitters? Weil ich mag Twitters sehr gerne. Ich auch. Und du, Carla? Kein Kommentar. Aber du hast schon Twitters, oder? Also, ob du es gut oder schlecht findest, ist einmal dahingestellt, aber du hast es, oder? Hast du? Ich möchte das nicht kommentieren. Kann es sein, dass sie kein Twitters hat? Hast du sie schon mal auf Twitters gesehen, irgendwie zufällig? Ist sie dir einmal über den Weg gelaufen? Sie folgt mir nicht. Von mir dem auch nicht. Her? Tja, denk mal drüber nach. Das ist irgendwie komisch, finde ich jetzt. Ja, das war mir eigentlich immer so sympathisch und jetzt kommt sowas in die Ecke. Ganz neue Seiten. Ich glaube, ich muss eigentlich mein bisheriges Leben ein bisschen überdenken. Kein Twitters. Ich hab eigentlich mit einer Lüge gelebt. Ja. Das ist sehr süß. Mann. Bisschen sprachlos bin ich schon. Das ist krass. Aber du bist jetzt schon so alt geworden, also 31, ohne Twitters. 32. Ja, du bist doch 32 erst, oder? Ja, in einer Stunde und 11 Minuten. Das ist nicht ganz korrekt, weil das ist eine Stunde und 11 Minuten und 6 Sekunden. Ich hab den Countdown hier auf den Tisch gelegt. Und was machst du, wenn der Countdown bei null ist? Singe ich ein Lied. Oh. Aber nicht Happy Birthday, weil das ist Warner Music, ne? Ja. Formen. Hier, Geburtshaus-Dings, ne? Mit Straßen und dies, ne? Ja, Straßen. Ja, und Autos sind da, Blitzer, auch Feinstaub. Das ist oh, das ist aber auch gecopyrighted, ne? Ja. Echt? Ja, das ist aus Genna das Krokodil. Ja, das kenne ich. Das ist, ja. Ist das, steht das in einer Stadt und spielt dieses Lied? Oder ist ja, es genau, eine Fernsehsendung? Das sind so Filme, glaube ich. Also es gibt mehrere und in einem Film und dann sitzt es da so auf einer Bank und spielt Akkordeon. Ich finde, ich habe diese Filme tatsächlich, also ich kenne zwei. Eins ist das mit dem Geburtstagslied und ein anderes ist irgendwie mit so einer Zugfahrt. Das ist auch ein sehr schönes Lied. Irgendwie was mit blauer Wagen oder so. Aber das davon gibt es, glaube ich, doch, es gibt sogar eine Übersetzung davon, die fand ich aber nicht so schön. Naja, jedenfalls, ich habe die beide gesehen und ich fand die ziemlich cool. Habt ihr das auch gehört? Nee, ich nicht. Also, was ist denn unser allerletztes Thema für heute? Dass ich gleich Geburtstag habe? Ja, das haben wir jetzt schon 10-mal erwähnt. Aber noch irgendwas anderes. Über Politik könnten wir halt noch sprechen oder über Kultur oder über Wissenschaft. Wissenschaft? Kultur? Müssen wir jetzt Schnick, Schnack, Schnuck machen. Ohne Brunnen. Schnick, Schnack, Schnuck. Sie hat einen Brunnen gemacht, das zählt nicht, das ist gegen die Regeln. Ich habe es extra gesagt, denn es ist im Podcast aufgenommen. Doch, doch. Wir können zurückspulen, hallo? Du hast gerade in einem Mikrofon. Da habe ich es reingesprochen, ne? Also nochmal. Okay, noch ohne Brunnen. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich wusste, dass du Schere machst. Ja, verdammt. Sie das war eben nur zum Testen, weil ich wollte gucken, was du machst. Ich hätte auch was anderes machen können, aber. Aber das machst heißt, du nicht, du bist so ein, Kultur, du bist so ein Routinetier. Na dann gehen wir mal wieder rein und ab in die Küche. Ich habe nämlich schon ganz schön Hunger. Ja, frag mal uns. Aber du ja auch, ne? Hm? Dein Essen heute war noch nicht so nahrhaft, habe ich gehört. Nein, ich habe heute eine Gurke und eine Banane gegessen. Rohkost. Ich bin heute Morgen halt auch aus der Tür. Relativ spontan bin ich noch in die Landesgeschäftsstelle gefahren. Und dann habe ich halt in einfach. Land? Bayern. Ja, jedenfalls da bin ich halt relativ spontan hingefahren und dann habe ich halt einfach auf dem Weg zur Haustür vergessen, was zu essen. Und dann habe ich halt den ganzen Tag nichts gegessen. Naja, also jedenfalls habe ich Hunger nach Kultur. Kader auf Essen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch. Ich habe schon richtig Bauchschmerzen, weil ich so krass Hunger habe. Okay. Zum Glück wartet noch ein Stück Pizza auf mich. Und ein Film. Oh, apropos Film. Das kann ich vielleicht noch kurz erzählen. Ich glaube, das war am Dienstag? Nein, es war Montagabend. Habe ich einen Horrorfilm geguckt. Der war so, also ich fand den sehr gruselig. Ich bin auch beim Trailer, saß ich auf dem Tisch, als wir den geguckt haben, und habe mich so da erschrocken, dass ich fast vom Tisch gefallen bin, weil ich schreie immer sehr laut und also bewege mich auch stark, wenn ich mich erschrecke, muss man wissen. Und auf jeden Fall haben wir den dann geguckt und es war auch so, die Nacht danach war es okay, die Nacht danach war auch noch okay, letzte Nacht ging gar nicht mehr. Ich lag in meinem Bett und habe mich nicht getraut, hochzugehen, um Zähne zu putzen. Und dann habe ich meine Oma angerufen. Die fand das richtig witzig. Ja, und dann bin ich mit meiner Oma durchs Haus gelaufen. Sie hat die ganze Zeit möglichst laut geredet und mir irgendwelche das Sachen war, erzählt. Aber sag nochmal, das war nachts. Ja. Meine Oma ist mal lange wach. Aber die wohnt jetzt nicht nebenan. Nee. Das heißt, du hast wirklich deine Oma angerufen und die ist dann, hat sich aufs Fahrrad geschwungen oder Auto? Du hast nicht abgenommen. Nein, ich habe telefoniert nur. Ach so, ich habe gerade verstanden, dass du mit deiner Oma zusammen durchs Haus gelaufen bist. Ja, mit ihrem Telefon wirklich, bin ich durchs Haus gelaufen. Wirklich, bist du mit ihr durchs Haus gelaufen? Nein, sorry, das war missverständlich. Ich hatte sie am Telefon und bin durchs Haus gelaufen. Ja, und dann habe ich überall abgecheckt, dass da nicht Wallach steht. Und stand da irgendwo Wallach? Nee, zum siehst Glück du nicht. Es war halt auch nur, hinter dir steht er auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Also hatte ich richtig Panik. Ich bin noch einmal die Treppe hochgekommen und da hing eine Jacke an der Garderobe und ich habe einfach richtig geschrien und bin so auf der Stelle gehüpft, weil ich dachte, da steht jemand. Das ist der Moment, wo man sich eine versteckte Kamera wünscht, also bei so Streichen oder so. Ich hätte mir eine versteckte Kamera gewünscht, als ich fast vom Tisch gefallen bin wegen des Trailers. Das war schon ganz witzig im Nachhinein. Also du bist schon eher emotional investiert in sowas, ne? Nein, das lässt mich völlig kalt. Mir ist letztes Mal aufgefallen, dass ich Filme, also ne, was heißt letztens, das ist schon ein Jahr her, dass mir das zuerst aufgefallen ist, dass ich Filme halt irgendwie nicht mehr so gut gucken kann, wie ich das mal konnte. Also Also, das kann man aber, glaube ich, behandeln lassen. Meinst du? Ja. Ich weiß nicht, ich gucke halt so Filme immer nur so analytisch und überlege mir, was jetzt passiert und was es bedeutet. Und ich bin gar nicht mehr so emotional da drin. Ich fühle das gar nicht mehr. Das ist irgendwie schade. Stört mich. Klingt hart. Also, ich analysiere Filme eigentlich immer gar nicht, sondern ich gucke sie einfach und entweder es gefällt mir, was ich gucke oder nicht. Also, es ist sehr emotional bei mir irgendwie. Mhm. Vor allem Star Wars. Ja. Da wird es richtig emotional. Gibt aber auch Star Trek oder andere Sachen. Ja, nicht nur obwohl, das lizenzierte Star Wars. Letztens hatte ich so einen Lichtblick. Ja? Was hast du da geguckt? Also, die zweite Staffel Westworld. Sehr gute Serie übrigens. Werbung. naja, jedenfalls, da war eine Folge. Ich möchte jetzt hier keine Spoiler verbreiten, aber... Ich bitte darum. Nein. Nein, ich bitte darum, dass du es nicht spoilerst, weil ich möchte es gerne gucken, aber ich warte noch auf eine gewisse Person, mit der ich das zusammen gucken muss. Und da gibt es halt eine Folge. Okay, ich gehe mal ein bisschen tiefer in Westworld rein, ohne jetzt zu viel von der Story zu erzählen. Jedenfalls ist es halt so, dass diese Folgen immer sehr sprunghaft erzählt werden. Also es gibt halt verschiedene Erzählstränge, ist ja auch alles cool. Und mir persönlich hat es halt selten die Zeit gegeben, so sich wirklich mit reinzufühlen. Mhm. Und das war halt in dieser Folge dann nicht so. Da war eigentlich hauptsächlich eine Geschichte und eine so nebenbei. Und das hat mich dann doch mitgenommen, wobei das auch an der Musik lag. Da war so ein Cover von einem Song drin, auf einem Instrument gespielt. Das war schon sehr schön. Also kann man abschließend festhalten, dass wenn man irgendwie nach einem Therapieansatz sucht, dass man dann Westworld nehmen könnte, vielleicht? Ja, Westworld leitet einen halt dahin, aber die Folgen danach sind halt wieder anders. Deswegen ist es, man sollte vielleicht weniger Kunstfilme schauen. Ja, so stumpfe Filme. Ja. Beim Leben meiner Schwester. Worum geht es da? Krebs. Das ist ein schönes Thema. Nein, wir lachen jetzt. Also muss man dazu sagen, weil Carla hat gerade geröpst. Na, hast du nicht? Nein, überhaupt nicht. Was hast du denn gemacht? Du hast mich auch voll geschmatzt. Ach so. Ja, es wird ein schwieriger Moment, um zu lachen. Ja, zu einem traurigen Thema. Okay. Sag doch mal. Also, ich weiß nicht, wie vielleicht Titanic oder so. Das ist so stumpf, da kann man nichts analysieren. Ja, ich habe letztens zwei Horrorfilme gesehen, also zwei Teile, ne? The Hills Have Eyes. Und den fand ich eigentlich ziemlich witzig, weil die Leute einfach alle so dumm waren. Also die, alle. Wir sollten uns aufteilen, das wird das Beste sein. Ja, das machen die auch ein bisschen. Lass mal in den Keller gehen und gucken, ob der da wirklich ist. Alleine, nacheinander. Ja, der Film hat auch so ein paar krasse Szenen, aber die haben mich dann halt auch irgendwie nicht berührt. Ah, es ist so schlimm. Vielleicht musst du mal einen Horrorfilm mit mir gucken. Mhm. Vielleicht berührt dich meine Reaktion. Mhm. Also mich regt die Reaktion immer auf. Echt? Ja, im Kino. Geschichte, wir gucken Star Wars. mit ein paar Leuten und dann, einer der Neueren. Ich muss sagen, ich bin da schon recht tief in der Thematik drin. Ich auch. Absolut bin ich da auch tief. Ja, gut, aber. Alle Filme habe ich geguckt. Gegenbeweis. Mitten im Film gucke ich so, die übernächsten sitzen neben mir. Schläft Carla einfach. Sie ist eingeschlafen beim Gucken im Kino und hat da Geld für bezahlt und das ist ein guter Film. Und ganz ehrlich, dann schläft die einfach ein, ne? Und dann, was passiert? Dann schießt da jemand mit so einer Laserkanone halt. Es war halt ein etwas lauteres Geräusch, aber nicht zum Erschrecken. Es war einfach in so einer Kampfszene. Dann schreckt Carla auf und es gibt einen leichten Schrei von der rechten Seite und es war echt anstrengend und traurig. Und du hast ja auch deshalb direkt schon gesagt, dass du nicht neben mir sitzen willst. Ja. Ja, aber während des Films hast du dann die ganze Zeit so traurig zu mir rübergeschaut. Und da habe ich gedacht, ja, selber schuld. Du wolltest halt nicht neben mir sitzen. Ja. So, das war ganz, ganz schön hier in der Kulturküche. Da können wir vielleicht nochmal rein, aber ich muss jetzt in die echte Küche und mir was zum Abendbrot kochen. Ich auch. Ja, dann, oh, guck mal, ich habe so eine Liste gemacht. Hast du das schon gesehen? Carla winkt. Ich winke auch. Es bleibt noch zu sagen, kommentiert uns gerne. Was können die Leute so kommentieren? Abonniert uns. Können kommentieren, was für verrückte Weihnachtsbräuche es gibt. Ob sie Filme eher emotional oder analytisch schauen, würde ich sagen. Ja. Oder sozial, aus sozialem Druck. Vielleicht auch. Habt ihr auch Geschichten dazu. Geschichten zu konkreten Filmen, das interessiert uns sehr. Oder Geschichten darüber, wie ihr mit mir Filme geguckt habt und ich mich richtig doll erschreckt habe. Das berührt uns. Und kommentiert, ob man stattdessen auch hätte, ich mich richtig doll erschrocken habe, sagen könnte. Das interessiert mich auch. Und ob es das kann ich gleich beantworten, das kann man nicht. Kann man nicht? Okay, dann nicht kommentieren. Also zumindest in meinem Sprachverständnis, okay, vielleicht müsst ihr das doch kommentieren, aber in meinem Sprachverständnis, dass ich mir so weit herausgedacht habe. Und studierst du nicht auch Germanistik? Ja, sort of. Also jedenfalls, darum ging es dabei noch nicht. Also, erschreckt ist ein Partizip und erschrocken ist ein Adjektiv. Gut. Und also ich würde es halt nur so in dieser Konstellation benutzen. Ja, ich sehe es ja ein. Ja, keine Ahnung, ob das stimmt, aber so habe ich mir das immer gedacht. Folgt diesem tollen Podcast auf Twitters. Ja, abonniert uns. Wenn ihr keinen Twitters-Account habt, dann macht euch bitte einen Twitters-Account, Carla. Ja, bitte. K, J und K. Alles zusammen und klein geschrieben. Fast. K, J und J. Ah, sorry. Wir schreiben euch das sonst vielleicht auch nochmal in die Beschreibung rein. Könnt ihr nachschauen, dann könnt ihr sehen, wem ihr so auf Twitters folgen seid. Einem unserer Technical Producer könnt ihr auch dort folgen. Ja, dann gilt es nur noch, Tschüss zu sagen. Auf Facebook könnt ihr uns auch folgen. Aber Facebook, nee. So lala. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ich hier sein durfte als Gast. Das hat mich gerne. Sehr gefreut. Es war uns eine große Freude. Und es tut uns leid, dass du da musstest. Das nächste Mal, wenn ihr Gäste einladet und das auch dann regelmäßig mit Gästen macht, bitte ich wirklich um ein kleines Buffet für die Gäste. Mhm. Wir nehmen uns das zu Herzen. Wir können vielleicht mal in Neuwolmsdorf Catering. Ja, das wäre nett. Beantragen. Bei der Futterluke. Ja. Ja. Müsste man dann mal sehen. Müssen wir dann mal sehen. Tschüss. Tschüss.